Auf dem Eise wankte hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leine steht ihm nimmer still. Dreht und seine Leine steht ihm nimmer still. Wunderlicher Alter, soll ich mit dir